Empire, was geht? Liquids für euch von uns gemacht. PJ Empire, das geht. Dabei wird nur an den Kunden gedacht. Geschmack und Niveau sind uns wichtig. Dafür stehen unsere Liquids. Für jeden was dabei, check es mal ab. Bei uns bist du richtig, jetzt geht es ab. Aus der Idee heraus, sehr gute Liquids auf den Markt zu bringen, ist es uns wichtig, ein komfortables Dampferlebnis zu liefern, dass sie perfekt sind wie Sneakers. Yeah. Lange haben wir daran gearbeitet, dass die Geschmäcker das hohe Niveau erreichen. Wir stehen für HochVG, konzentrierte Liquids. Das Willen, was sie schaffen, nein, das gibt's nicht. Von 65 zu 35 bis zu 80 zu 20, Mischungsverhältnisse uns ranzig. Wir verwenden nur das Beste, VG und PG. Es entspricht europäischer Arzneibuchqualität. Der Nikotingehalt ist niedrig, die Liquids vorgereift. Bis zu einem Monat, dann werden sie weiter verteilt. Besucht die Shops auf unserer Webseite, dort werdet ihr zu unseren Liquids weitergeleitet. PJ Empire, was geht? Liquids für euch von uns gemacht. PJ Empire, das geht. Dabei wird nur an den Kunden gedacht. Geschmack und Niveau sind uns wichtig. Dafür stehen unsere Liquids. Für jeden was dabei, check es mal ab. Bei uns bist du richtig, jetzt geht es ab. Unsere Liquids erfreuen wirklich viele Kunden, weil sie beim Dampfen einfach perfekt munden. Cerealiengeschmack mit cremiger Milch oder Joghurt mit Apfel und Pfirsich, was du willst. Apfelstrudel, Erdbeerstrudel, alles mit Zimt, weil man für den Dampfer einfach nur das Beste nimmt. Vanille, Karamell oder Pop Secret ist ein Erlebnis für Geschmäcker, wie dieser Beat ist. Zitronen, Google Hupf, amerikanischer Donut, creamy, crazy, ja es macht so Spaß. Für die Flavor-Ideen danken wir Frau Ohm, wichtig für das Team wie für das Dampfen oben. Willst du unsere Ware auch in deinem Lieblingsshop haben? Dann zögere dich nicht, uns zu fragen. Wir setzen alle Hebel in Gänge, dass es auch unsere Liquids in deinem Shop gibt, die du brauchst. PJ Empire, was geht? Liquids für euch von uns gemacht. PJ Empire, das geht. Dabei wird nur an den Kunden gedacht. Geschmack und Niveau sind uns wichtig. Dafür stehen unsere Liquids. Für jeden was dabei, check es mal ab. Bei uns bist du richtig, jetzt geht es ab.